Kundgabe 3709. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.03.1946. Mission der Diener auf Erden nach der Naturkatastrophe. Was ihr vernehmet durch die innere Stimme, das verkündet laut euren Mitmenschen, so die Zeit gekommen ist. Denn dies ist eure Mission, die ihr erfüllen müsset, dass ihr den Menschen Aufklärung gebt, so ihnen das Weltgeschehen nicht mehr begreiflich ist und so es ihnen durch meinen Eingriff schwerfällt, zu glauben an einen Schöpfer des Himmels und der Erde, an einen liebenden Vater, der das Schicksal seiner Kinder auf Erden lenkt. Dann tretet auf und belehret sie und stellet ihnen meine große Liebe vor. Schrecket sie nicht mit dem Gott des Zornes und des Gerichtes. Dennoch sind es keine Strafen, sondern nur Erziehungsmittel, die ich anwende, um die Seelen der Menschen zu retten. Noch fälle ich nicht das letzte Urteil, aber ich lasse kein Mittel unversucht, um die Seelen nicht am Tage des Gerichtes verurteilen zu müssen, zu ewiger Verdammnis. Und dies suchet ihnen verständlich zu machen, dass die Erlösungsperiode abgelaufen ist, dass nur noch kurze Zeit bleibt bis zum Ende und dass diese Zeit ausgenützt werden muss zur Rückkehr zu mir. Die Menschen werden zweifeln an meiner Liebe. Sie werden zweifeln an meiner Allmacht, so sie das große Elend sehen, das durch Menschenwillen und zuletzt durch meinen Willen über die Erde geht. Und wer nicht feststeht im Glauben und durch seinen Lebenswandel auch in der Erkenntnis steht, der wird in Gefahr sein abzufallen, das heißt, mich gänzlich aufzugeben, so ihm nicht Aufklärung gegeben wird. Doch die Größe des Elends öffnet auch ihre Herzen, und sie werden euch anhören, und eure Worte werden nicht eindruckslos verhallen. Und darum muss diese Zeit besonders ausgenützt werden, und ihr müsset reden, so oft es euch drängt, von innen heraus. Denn dann ist es immer mein Geist, der euch antreibt, tätig zu sein für mich und mein Reich. Und dann stellet ihnen die große geistige Not vor. Machet sie aufmerksam, dass nur noch kurze Zeit ihren Körpern gegeben ist, dass aber die Seelen ewig leben und darum deren Los das Wichtigste ist. Ermahnet sie zum Liebeswirken. Ermahnet sie, die eigene Not weniger zu beachten und der Not der Mitmenschen mehr Anteilnahme zu schenken. Stellet ihnen die Kraft und den Segen der Nächstenliebe vor, meine immerwährende Bereitschaft zu helfen, und suchet ihren Glauben zu wecken oder zu festigen. Und ihr werdet nicht zu Sorgen brauchen, was ihr reden werdet, denn ich lege euch alle Worte in den Mund, so ihr nur für mich tätig sein wollt, so ihr euch selbst nicht weigert, den Auftrag zu erfüllen, den ich euch gebe durch mein Wort. Deutlicher denn je werdet ihr meine Stimme in euch vernehmen, und dann fürchtet keine Gegenmacht, denn ich will es, dass ihr für mich tätig seid, und weiß euch auch zu schützen denen gegenüber, die euch hindern wollen an der Ausübung eurer Tätigkeit. Sprechet unbesorgt und lasset keinen Zweifel aufkommen, ob euer Handeln meinem Willen entspricht. Denn so die Zeit eures Wirkens für mich gekommen ist, nehme ich Besitz von euch, und widerstandslos sollet ihr mir folgen, das heißt, tun, was das Herz euch zu tun heißt. Und ihr werdet es deutlich fühlen im Herzen, es wird euch selbst innerstes Bedürfnis sein, zu reden zu allen, die euch in den Weg treten, und sie hinzuweisen auf das nahe Ende, das ebenso sicher kommen wird wie mein Eingriff durch die Naturgewalten, wie auch alles, was ich euch durch meinen Geist verkündet habe, sich erfüllen wird. Amen.